Notizen und Rates, und fragt sich warum. Macht deine Politiker verkaufen und Betrug. Dein Stolz und deine Heimat sind im Tode dabei. Dein geliebtes Vaterland wird drängen ein Rote Mai. Für euch doch.